Kapitel 9. Christina in Gefahr. 10 Minuten später kommt ein Jeep. Die Männer von der Küstenwache bringen ein Boot mit. Was ist denn los? Fragen die Männer. Ein Mädchen surft da draußen. Markus zeigt in Richtung Meer. Ist das Mädchen verrückt? Bei dem Wetter ist Surfen lebensgefährlich, sagt einer der Männer laut. Sie weiß das nicht. Sie kommt aus München, erklärt Markus. Hoffentlich finden wir sie schnell. Die Männer sind nervös. Jetzt bekommt auch Toni plötzlich Angst. Kannst du ihre Eltern informieren? Fragt einer der Männer. Das geht nicht, sagt Toni. Ihr Vater arbeitet in Kanada und ihre Mutter ist in München im Krankenhaus. Und wo wohnt das Mädchen im Moment? Bei meiner Familie, antwortet Toni. Hoffentlich finden wir das Mädchen schnell. Die Männer von der Küstenwache fahren mit ihrem Boot los. Was? Deine neue Freundin wohnt schon bei dir? Fragt Markus. Sie ist nicht meine neue Freundin. Sie ist meine Cousine. Sie wohnt bei uns, bis ihre Mutter aus dem Krankenhaus kommt. Toni, warum magst du Christina denn nicht? Warum bist du so unfreundlich zu ihr? Fragt Kevin. Ach, in den Ferien will ich nur mit euch surfen und nicht mit meiner Cousine einkaufen gehen oder... Aber sie ist sehr nett. Und sie hat große Angst um ihre Mutter, sagt Markus. Hoffentlich findet die Küstenwache sie, sagt Florian leise. Toni sagt nichts mehr. Er fühlt sich jetzt sehr schlecht. Alle stehen am Strand und sehen auf das Meer hinaus. Es ist schon fast dunkel. Sie sehen kein Surfbrett, nur viele Wellen. Alle sind sehr leise. Keiner möchte mehr eine Party feiern. Alle denken an Christina. Toni hat große Angst. Plötzlich hören sie ein Auto. Ein Jeep von der Küstenwache kommt. Wir haben eine Nachricht. Ein Fischer hat eine Surferin gefunden, sagt einer der Männer. Ist sie, fragt Toni. Sie lebt, aber sie muss sofort ins Krankenhaus. Das Wasser ist im Moment viel zu kalt. Das ist sehr gefährlich, antwortet der Mann. Ein Glück, sie lebt, ruft Toni. Wir müssen eine Party feiern, meint Markus. Und Toni organisiert die Party und entschuldigt sich bei Christina, sagt Kevin. Gute Idee, meint Florian. Aber die Party ist am Strand und nicht im Wasser, ruft Toni.